Na schon gut, Charlie, keine Antwort. In Ordnung, Sir. Von wem ist es denn? Ohne Unterschrift, aber ich weiß von wem. Von Joyce Günther. Vergessen Sie nicht meine Warnung wegen Captain Smith. Es war mir ernst damit, Mr. Temple. Captain Smith? Ja. Wovor hat sie dich eigentlich gewarnt? Du hast diesen Smith erwähnt, Paul, aber was Joyce Günther gesagt hat, das hast du mir nie genau erzählt. Die hat sehr wenig gesagt, eben nur, dass Smith versuchen würde, an dich ranzukommen und dass ich ihn mir vom Leibe halten soll. Aber wer ist denn dieser Smith? Ja, das weiß ich nicht. Aber offensichtlich glaubt Joyce Günther... Ich gehe schon hin. Hallo? Mr. Temple? Ja, wer spricht denn? Elsa Decker ist hier, Mr. Temple, aus Garmisch. Ah, guten Abend, Griffin Decker. Sprechen Sie aus Garmisch? Nein, ich bin in London, Mr. Temple, und wohne im Coronet Hotel. Im Coronet in Bloomsbury? Ja, ich muss Sie dringend sprechen, Mr. Temple, ganz dringend. Ja, selbstverständlich. Wann passt Sie denn? Morgen früh? Nein, jetzt. Heute Nacht noch, Mr. Temple, bitte, wenn es irgend möglich ist. Ich muss Ihnen furchtbar viel erzählen über diese ganze Geschichte. Ich möchte nicht, dass Sie... Ja, welche Geschichte? Ja, über Betty Conrad und den Mord an Gerda Hollmann. Vieles, was Sie noch gar nicht wissen. Und auch über Elliot Franz. Ja, ist Mr. Franz nicht mit Ihnen in London? Nein, er ist nicht hier. Aha. Es ist sehr dringend, Mr. Temple, bitte glauben Sie mir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na ja, gut. Und wo treffen wir uns? Können Sie hier in mein Hotel kommen? Zimmer 14 im ersten Stock. Fragen Sie nach Frau Decker. Frau Decker? Ja. Also in einer halben Stunde bin ich da. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Temple. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Noch eins, Gräfin. Ja, bitte? Kennen Sie zufällig einen Captain Smith? Captain Smith? Mhm. Nein, nicht, dass ich wüsste. Haben Sie den Namen in dem Zusammenhang nie gehört? Nein. Wer ist das? Also, Gräfin, in einer halben Stunde bin ich da. Was ist denn mit dir los? Hast du was verstanden? Ja, beinahe jedes Wort. Sie klang ja ganz verzweifelt. Tja, was sie wohl in London will. Es klingt, als ob sie Krach hätte mit Elliot Franz. Das Gefühl hatte ich auch, aber vielleicht ist das Ganze nur Hysterie. Ja, immerhin muss ich sie anhören. Geh du ruhig zu Bett, Steve. Lang bleibe ich bestimmt nicht. Ach, jetzt bin ich aber wieder ganz wach, Liebling. Du willst doch nicht mitten in der Nacht in Bloomsbury rumkutschieren. Aber wenn sie so hysterisch ist, wie sie klingt, dann wäre es doch besser, ich wäre dabei, ja. Was ist denn, Charlie? Dr. Conrad ist hier. Er möchte Sie sprechen, Mr. Temple. Ach, führen Sie ihn rein, Charlie. Was will denn der um diese Zeit noch von dir? Ja, guten Abend, Doktor. Guten Abend. Sehr freundlich von Ihnen, Mr. Temple, dass Sie mich so spät noch empfangen. Bitte tausendmal um Entschuldigung. Bitte, kommen Sie nur rein, Doktor. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Doktor. Danke sehr. Können wir Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke vielmals, vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Was ist denn, Doktor? Ist was passiert? Ja, ich mache mir schwere Sorgen über Betty, Mr. Temple. Ich beunruhige mich schrecklich die ganze Zeit. Da ist etwas passiert. Sie ist völlig verändert. Sie sitzt herum, brütet, spricht nur, wenn man sie anredet. Ja, Sir Graham meint, sie leidet irgendwie unter einem Schock. Ja, möglich. Aber warum erklärt sie dann nichts? Ich habe versucht, sie zu einem meiner Kollegen zu schicken. Aber sie denkt nicht daran. Sie sagt nichts, Mr. Temple. Nicht ein Wort über das, was sie in der letzten Woche erlebt hat. Ich habe Sir Graham gefragt, ob er glaubt, man hätte ihr vielleicht irgendwelche Mittel eingegeben. Nein, bestimmt nicht. Das hätte ich gemerkt. Ach, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie deprimierend es ist, wenn man sie so dasitzen sieht und sie spricht nichts. Und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, fährt sie hoch wie ein verscheuchtes Huhn. Und glauben Sie, dass sie einen bestimmten Anruf erwartet? Ja, heute Abend kam einer für Sie, Mr. Temple. Deswegen bin ich auch jetzt hier. Ah, wissen Sie, wer angerufen hat? Nein, ich habe eben keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie unmittelbar danach Mantel und Hut nahm und aus dem Haus ging. Haben Sie gefragt, wohin? Sie hat mir jede Auskunft verweigert, Mr. Temple. Sie hat nur gesagt, dass sie im Laufe des Abends zurückkäme. Mr. Temple, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe ein so schreckliches Gefühl, dass Betty etwas zustoßen könnte. Erinnern Sie sich, was Ihre Tochter am Telefon gesagt hat? Ja, das waren nur ein paar Worte, so ähnlich wie »Schön, dann treffe ich dich dort«. Können Sie denn Betty nicht dazu bringen, Ihnen Ihr Herz auszuschütten, Doktor? Haben Sie es versucht? Ach, mein Gott, und ob ich es versucht habe, Mrs. Temple, wenn Sie ahnten. Sehen Sie, nach dem Tod Ihrer Mutter damals hat Betty sich mir immer noch anvertraut. Aber als ich dann wieder heiratete, da wurde es schwieriger. Sie machte sich unabhängig. Zunächst hielt ich das für gar nicht so schlecht. Ich meine, dass er auf eigenen Füßen zu stehen lernte, aber jetzt ist das anders. Mrs. Temple, sie ist nicht nur unabhängig, es ist etwas völlig anderes. Sie ist so sehr weit weg. Kann Ihre Frau auch nichts erreichen? Leider hat Betty von Anfang an eine Antipathie gegen meine Frau gefasst. Sie hing sehr an ihrer eigenen Mutter, wissen Sie, und war ganz gegen meine zweite Heirat. Das ist natürlich eine durchaus nicht seltene Reaktion. Ich hatte nur die Hoffnung, sie würde im Lauf der Zeit darüber hinwegkommen. Ruth, meine jetzige Frau, ist immer nett mit ihr gewesen, macht sich natürlich auch große Sorgen. Hat es mal Streit zwischen Ihrer Frau und Betty gegeben? Eigentlich schon lange nicht mehr. Sie sehen sich ja sehr wenig. Ich glaube, sie sind sich natürlich gegenseitig etwas auf die Nerven gegangen. Darum habe ich Betty ja schließlich auch in ein Pensionat geschickt. Ja, ich verstehe. Um wie viel Uhr ist Betty heute Abend ausgegangen? Oh, ich würde sagen, warten Sie, so ungefähr 7:45. Jetzt haben wir 9:45. Ja, ich habe zunächst einfach gewartet. Ich war so verzweifelt, Mr. Temple, dass ich etwas recht Unverzeihliches getan habe. Ja, und zwar? Ich habe ihr Zimmer durchsucht. Ich dachte, ich könnte vielleicht herausfinden, wer angerufen hat. Ja? Nichts. Aber dies hier habe ich gefunden, sehen Sie. Ich verstehe es nicht recht. Was ist das denn? Das ist eine Mitgliedskarte von einem Club, der Albatros Club in Soho. Der Albatros Club? Kennen Sie ihn? Ja, dem Namen nach. Das ist ein Jazzclub, glaube ich, in Soho. Ja, ja, anscheinend. Und das ist es eben, was ich nicht recht verstehe. Denn wissen Sie, das passt überhaupt nicht zu Betty. Sie hasst Jazz und hat ihn immer schon gehasst. Sie ist ganz auf klassische Musik eingestellt. Menschen ändern sich, Doktor. Sagen Sie, hat Betty je ein Mädchen namens Gerda Hollmann erwähnt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Steht das in Zusammenhang mit dieser Sache? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass sie ermordet in Garmisch aufgefunden wurde. Was? Und, ja, zuerst nahm die Polizei sogar an, es handle sich um Betty. Tatsächlich, Mr. Temple, davon wusste ich ja gar nichts. Ja. Das ist ja erschreckend. Warum ist dieses Mädchen denn ermordet worden? Wissen Sie das? Nein, Doktor, das wissen wir nicht. Die Polizei steckt da noch mitten in den Erhebungen. Und glaubt die Polizei, dass das etwas mit Betty zu tun hat? Nein, das wissen wir mit auch. Mit ihrem Verschwinden, meine ich? Wissen wir auch noch nicht. So. Hat Ihre Tochter je einen jungen Bankbeamten mit Namen Dennis Harper erwähnt? Dennis Harper? Ja, ja, ja, Mr. Temple. Sie war, glaube ich, recht befreundet mit ihm. Halten Sie es für möglich, dass er es war, der heute Abend telefoniert hat? Der ist doch in München. Nein, der ist ganz plötzlich nach London zurückgekommen. Er ist nach Kensington versetzt worden, in eine Filiale. So, ja, ja. Ja, dann könnte es Dennis Harper gewesen sein. Aber falls es Harper war, warum hat das dumme Kind es mir nicht gesagt? Von dieser Bekanntschaft habe ich doch gewusst, dass... Na, ich werde morgen mit ihr drüber sprechen. Morgen früh, Sie wissen doch, ich bin mit ihr in Scotland Yard verabredet. Ja, ich wusste, dass Sie eine Verabredung mit ihr haben, Mr. Temple. Ich kann nur hoffen, dass sie auch erscheint. Aber selbst wenn, ich bezweifle sehr, dass Sie viel aus ihr herausbringen. Sie wissen ja, ich bin Psychiater, ich bin mit solchen Problemen vertraut, Mr. Temple, aber hier bin ich völlig ratlos. Wahrscheinlich, weil es sich um Ihre eigene Tochter handelt. Hoffentlich ist das der Grund, Mrs. Temple. Als Schriftsteller interessiere ich mich für Psychologie ein bisschen, Doktor. Haben Sie irgendwas auf dem Gebiet geschrieben? Ja, 2 Bücher. Eines über analytische Psychologie und das andere über Jung. Ah, so sind diese Bücher auch außerhalb Englands erschienen? Ja, ja, ja. Auf dem Kontinent waren sie sogar sehr erfolgreich. Vor allem in Schweden und in Deutschland. Ja, auch in Deutschland. Also, nochmals bitte, entschuldigen Sie meinen Besuch, Mr. Temple, und meine Nervosität. Aber das ist doch durchaus verständlich, Doktor. Auch Psychiater sind Menschen. Ja, leider, leider. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Ich bringe Sie raus. Charlie? Ja, bitte, Madame. Wir brauchen den Wagen nochmal. Heute Abend noch, Madame? Ja, Charlie, heute Abend noch. Mr. Temple ist eben angerufen worden. Wir müssen dringend noch einmal weg ins Westen, Bloomsbury. Gut, ich hole den Wagen sofort aus der Garage. Ich bin gleich wieder da. Siehst aber wirklich müde aus, Liebling. Hättest ins Bett gehen sollen. Ach, wo, keine Rede. Ich bin taufrisch. Ja, ja, das merkt man. Dr. Konrad tut mir eigentlich leid. Dr. Konrad? Gut, ich weiß nicht recht. Betty, die tut mir auf jeden Fall leid. Ja, die kann einem auch leid tun. Glaubst du, sie kommt morgen früh, Paul? Das ist höchst zweifelhaft. Du glaubst doch nicht, dass sie schon wieder verschwunden ist? Verschwunden? Nein, das glaube ich nicht. Sondern? So, ich muss sagen, manchmal hast du gute Ideen. Vielen Dank. Was soll das heißen, manchmal habe ich gute Ideen? Also ehrlich gesagt, Paul, wenn du dir diese komische Art wieder abgewöhnen könntest, dann wäre mir das schon ganz lieb. Kann man einen Rand ran, du, da kommt ein Krankenwagen hinter uns. Ja, wir haben es aber eilig. Ist das hier das Hotel? Nein, noch nicht. Das ist das Commodore. Da steht's doch. Ach du liebe Gott, die beiden habe ich offenbar verwechselt. Das Coronet ist auch hier in der Gegend. Wenn du um den Block da vorne rumfährst, ein paar Häuser weiter, dann muss es, glaube ich, sein. Da sind wir schon. Coronet, schau. Ja, da sind wir. Du, der Krankenwagen ist auch da. Was soll denn der Menschenauflauf? Da steht doch ein Polizeiwagen. Ja, bleib mal einen Moment im Auto, ja? Bitte, bitte nur nicht drehen, da lassen wir ja keinen rein. Gehen Sie da zurück. Bitte. Was ist denn passiert? Also genau weiß ich das auch nicht. Eine Frau hat sich erschießen wollen vor einer Viertelstunde. Danke. Gleich wird sie rausgetragen. Hallo, Mr. Temple, wie kommen Sie denn hier? Inspektor Digby, guten Abend, wie geht's denn? Ja, wie üblich, Sie sehen ja immer was los. Ja, ich sehe. Und Sie, was treiben Sie hier? Ich denke, Sie sind in Deutschland, Mr. Temple. Ich bin heute Nachmittag zurückgekommen, Inspektor. Ich habe hier eine Verabredung hier im Coronet mit einer Mrs. Decker. Was, Mrs. Decker? Ach, nee. Was denn? Das ist doch hoffentlich nicht die Frau, die Selbstmord begehen wollte. Genau die. Kennen Sie sie näher, Mr. Temple? Gut, näher würde ich nicht sagen. Ich habe sie letzte Woche in Bayern kennengelernt. Vor etwa einer halben Stunde rief sie an bei mir und sagte, sie wollte mich hier sprechen. Muss sie einen Mordversuch gemacht haben. Haben Sie was dagegen, Inspektor, wenn ich dem Portier ein paar Fragen stelle? Nein, nein, absolut nicht, Mr. Temple. Kommen Sie, ich bringe Sie gleich hin. So, das ist Mr. Johnson, Mr. Temple. Guten Abend, Mr. Johnson. Mein Name ist Temple. Guten Abend, Mr. Temple. Mr. Temple möchte ein paar Fragen stellen. Geben Sie bitte Auskunft. Ich werde tun, was ich kann, Sir. Mr. Johnson, wann ist Mrs. Decker hier angekommen? Heute Nachmittag um 4 Uhr, Sir. Hatte sie ein Zimmer vorbestellt? Nein, sie kam an und wir hatten zufällig ein Zimmer frei. Sie hat sich dann eingetragen und ist gleich raufgegangen. Seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Ah, und vorher hatten Sie sie nie gesehen? Nein, nie im Leben. So, und wann ist der Unfall passiert? So vor etwa 20 Minuten. Haben Sie den Schuss gehört? Oh ja, Sir. Ihr Zimmer liegt ja direkt hier über dem Büro. Ich bin dann sofort hinaufgelaufen und habe die Tür mit meinem Hauptschlüssel geöffnet. Aha. Und da lag sie auf dem Bett mit einem Revolver in der Hand. Ja. Ein Unfall war das nicht, Mr. Temple. Na, ganz ausgeschlossen. Ja, das wäre dann sehr. Und dann? Und dann habe ich versucht, den Geschäftsführer zu verstehen, aber er ist leider dummerweise im Theater. Ich kann ihn nicht erreichen. Mr. Temple, entschuldigen Sie bitte. Mrs. Decker wird eben runtergebracht. Ist sie bei Bewusstsein? Ja, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Inspektor, ich möchte versuchen, mit ihr zu sprechen. Ginge das? Ja, wollen wir mal sehen. Kommen Sie mit, wir fragen mal den Arzt. Ach, Dr. Marley. Oh, bitte mal, ja. Inspektor Digby von Scotland Yard. Ja, was gibt's? Ich möchte feststellen, ob die Patientin diesen Herrn erkennt. Sie ist auch kaum bei Bewusstsein. Das ist ja gleich geschehen, also wenn es Ihnen recht ist. Nein, es ist mir nicht recht, aber wenn Sie darauf bestehen, bitte. Stellen Sie mal an. Komm, Bert, stell ihn. Machen Sie schnell. Danke. Bitte, Mr. Temple. Danke, Inspektor. Gräfin Decker. Ja? Yeah. Erkennen Sie mich? Paul Temple. Mr. Temple. Sie haben mich angerufen. Was wollten Sie mir sagen? Ich wollte Ihnen sagen, der Albatros Club in Soho, da ist Captain Smith. Tja. Jetzt wieder bewusstlos. Sind Sie nur zufrieden? Na, tut mir leid, Doktor. Los, schnell. Bringt sie in den Wagen. Ja, pass auf. Habe ich recht verstanden, dass Sie sie mit Gräfin angesprochen haben, Mr. Temple? Ja, stimmt. Gräfin Decker. Sie lebt in der Nähe von Garmisch in Oberbayern. Sir Graham weiß auch von ihr. Haben Sie denn vielleicht auch eine Ahnung, warum sie Selbstmord begehen wollte? Nein, Inspektor, das habe ich nicht. Ich glaube nämlich gar nicht, dass es sich um Selbstmord handelt. Gut, dass du nicht mit reingekommen bist, Steve. Die Tragbare hast du wohl gesehen. Ja, was war denn? Das war Elsa Decker. Um Gottes Willen. Ja, irgendjemand hat vor 20 Minuten aus sie geschossen. Wenn Konrad da nicht gerade bei uns erschienen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich noch verhindern können. Ist sie tot? Nein, aber ziemlich schwer verletzt, offenbar. Naja, also fahren wir los. Und wohin jetzt, nach Hause? Nein. Nein, nach Soho. Wir wollen uns bei der Gelegenheit mal den Albatros Club anschauen. Duster ist es hier. Geht's denn da überhaupt weiter? Ach du mal, ich glaube, da hinten ist noch eine Durchfahrt. Können wir denn den Wagen hier überhaupt stehen lassen? Gut, ich glaube schon. Komm, steig raus. Ob es das da drüben ist? Ja, anzunehmen. Versuchen wir es mal. Licht gibt's hier wohl nicht, was? Ganz schöne Räuberhöhle hier. Ach. Achtung! Oh, nicht. Schätzchen. Guten Abend. Guten Abend. Ihre Mitgliedskarten, bitte. Ja, meine Mitgliedskarte? Ach so, ja. Wenn Sie nämlich keine haben, kann ich Sie hier nicht reinlassen. Wenn Moment. Ich sehr genau. Ist ein Club, der etwas auf sich hält, verstehen ja, Sie? Ja, das bezweifle ich ja ganz. Irgendwie muss ich ja sein. Hast du denn in deiner Westentasche nachgeschaut, mein Schätzchen? Sie haben wahrscheinlich gar keine Karten. Wollen Sie mir was vormachen, ja? Schau mal, Paul. Da drüben ist Harper. In der Patrouille. Ja. Harper? Ja, guten Abend, Mr. Steppelmann. Hier hätte ich Sie nicht erwartet zu treffen. Tja, Mr. Harper, wie geht's denn? Na ja, erträglich, etwas deprimiert, aber soll man machen. Wie kommen Sie denn hierher? Suchen Sie Lokalkolorit für einen neuen Kriminalroman? Ja, auch das, wenn Sie wollen. Sagen Sie mal, aber sind Sie zufällig Mitglied von diesem Verein hier? Natürlich, natürlich. Warum fragen Sie? Soll ich Sie einführen? Ja, das wäre nett, Tony. Oh, mit Vergnügen. Gib doch mal das Buch her, Harry. Ich unterschreibe, ja. In Ordnung, Mr. Harper. Geben Sie mir bitte Ihre Karte aus. Sind Sie schon lange Mitglied hier in diesem Club? Doch, seit einem Jahr ungefähr. Viel ist hier nicht los, aber was gibt's schon in diesem gottverlassenen Land? Darf ich bitten, Mrs. Temple? Hier danke, geht's. Danke. Ich habe den Tisch da drüben in der Ecke. Denn Sie setzen sich am besten hier, Mrs. Temple. Da können Sie das ganze Affentheater am besten sehen. Dankeschön. Aber ziemlich dicke Luft hier. Das kann man wohl sagen. Was möchten Sie trinken? Auch irgendwas Harmloses, bitte. Oh, es gibt ganz annehmbaren Fruchtsaft hier. Im Ernst? Im Ernst. Also schön, dann einen Saft. Und Sie, Mr. Temple? Ich hätte gern Cognac, Soda. Ja, hier, Kellner. Kellner. Ja, Mr. Harper. Zwei von euren atomisierten Fruchtsäften und einen Cognac-Soda, bitte. Ja, kommt sofort. Seit wann sind Sie wieder aus Deutschland zurück, Mr. Seit heute Nachmittag. Mhm. Also ist die Angelegenheit jetzt wohl erledigt, nachdem Betty wieder aufgetaucht ist? In gewisser Hinsicht ja, Harper. Aber unglücklicherweise ist ein anderes Mädchen in der Nähe von Garmisch ermordet aufgefunden worden. Ach, wann? Ja, die Leiche ist am Freitag entdeckt worden. Ja, aber hat das irgendwas mit dem Konrad-Fall zu tun? Das kommt drauf an, wen man es nimmt. Und wie nehmen Sie es? Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, aber ob Ullersberg und Scotland Yard sich meiner Meinung anschließen, das steht noch offen. Wer war denn das Mädchen? Sie hieß Gerda Hollmann. Aus München. Vielleicht haben Sie sie mal kennengelernt. Hollmann? Den Namen habe ich nie gehört. Aber Sie kennen doch Ihre Chefin, Frau Klein, die das Modeatelier hat in Garmisch. Nee, ich wüsste nicht. Aber doch, ich habe sie ja zusammen Tee trinken sehen. Tatsächlich, Mrs. Ja. Temple? Wie sagten Sie? Frau Klein. Ah. Nein, nein, Sie täuschen sich bestimmt. Ihre Bestellung, Mr. Harper. Ja, danke, Bert. Geht auf meine Rechnung, ja? In Ordnung. Also, Mrs. Temple, versuchen Sie es mal. Naja. Oh, was ist denn das für ein Saft, Mr. Harper? Prost, Harper. Ja, Prost. Dann wollen wir mal auf London trinken, dass ich hier ein bisschen mehr rühre. Na, rührt sich doch einiges. Ja, mir war ganz elend heute Abend. Deshalb wollte ich mich mal ein bisschen aufheitern lassen. Entschuldigen Sie die Frage, Harper. Ja? Haben Sie Betty Conrad heute Abend angerufen? Ich? Betty Conrad? Nein, wie kommen Sie darauf? Ihr Vater sagt, jemand hätte angerufen und er meinte, Sie könnten es gewesen sein. Nein, ich habe Sie nicht gesehen, Mr. Temple. Ich habe Sie überhaupt noch nicht gesehen, seit Sie sozusagen wieder aufgetaucht ist. Ehrlich gesagt, ich bin ihr absichtlich aus dem Weg gegangen. Für mich ist sie Dynamit. Was meinen Sie damit, Mr. Harper? Naja, alles ist mehr schiefgegangen, seit ich Betty kenne. Denn schließlich ist nur diese Konrad-Sache daran schuld, dass ich nicht mehr gemütlich in München sitzen kann. Naja, ich verstehe Ihre Gefühle, Harper. Übrigens ist dies auch eins von Bettys Stammlokalen. Wieso? Ich meine, kommt sie auch manchmal hierher? Oh, ich habe sie nie hier gesehen, aber so oft bin ich auch nicht hier. Wir können ja mal jemanden fragen. Patty! Patty, du bist Stammgast hier. Patty, komm doch mal einen Augenblick her, ja? Der kann Ihnen bestimmt Bescheid geben. Mr. Harper, was ist los mit mir in Deutschland? Diese Woche zurückgekommen, alter Junge. Patty, hier sind zwei Freunde von mir, Mr. und Mrs. Temple. Guten Abend. Guten Abend. Sehr erfreut, Mrs. Temple. Sehr erfreut, Mr. Harper, sagten Sie eben. Temple, ja? Paul Temple? Jawohl. Mr. Temple, haben Sie ein Buch geschrieben, Schwarze Hand in Afrika? Ja, das kann ich nicht leugnen. Donnerwetter, das war wirklich was. Danke für das Kompliment. Hoffentlich haben Sie ein Exemplar gekauft. Nein, geliehen natürlich. Wer kauft schon Kriminalromane? Na eben. Hör mal, Patty. Mr. Temple möchte wissen, ob ein junges Mädchen namens Betty Conrad manchmal in den Club kommt. Betty Conrad? Nein. Nein, Mitglied ist sie nicht, das weiß ich bestimmt. Außer natürlich, sie benutzen falschen Namen. Das tun aber manche. Na, das halte ich in diesem Fall für unwahrscheinlich. Ja, Betty Conrad? Nee. Nee, den Namen kenne ich nicht. Übrigens darf ich mir erlauben, Sie um den nächsten Tanz zu bitten, Mrs. Temple. Oh, nein, danke schön. Ich kann leider nicht. Oh, sehr schade. Ich habe auch gar nicht die richtigen Schuhe an. Außerdem sind wir ein bisschen müde. Wir sind auch erst aus Deutschland zurückgekommen. Ach so, natürlich. Das verstehe ich, Mrs. Temple. Tja, dann entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Ich habe da nämlich einer jungen Dame den Tanz versprochen. Und was wäre passiert, wenn ich ihn angenommen hätte? Bitte? Ja, da hätte ich vermutlich mit Ihnen beiden getanzt, Mrs. Temple. Na, das ist eine Type. Ja, aber sehr beliebt. Ja, ganz amüsant. Vermutlich, solange man nicht mit ihm tanzen muss, was? Genau, Mr. Verzeihen Sie, einen Anruf für Sie. Ach, wirklich für mich? Ja, Mr. Harper. Na schön, ich bin gleich wieder da, Mr. Temple, wenn Sie entschuldigen. Na bitte. Wie schmeckt denn dein Fruchtsaft? Abscheulich. Dein Cognac? Auch nicht sehr. Sag mal, müssen wir noch lang bleiben, Liebling? Nein, sobald Harper wieder da ist, sagen wir adieu. Das ist ein merkwürdiger Kauf, was, Paul? Meinst du Harper? Mhm. Die Londoner Luft, die scheint ihm wirklich nicht sehr zu bekommen. Frische Luft. Das war eine Hitze da drin, was? Wo habe ich eigentlich den warmen Achso da? Jetzt nichts wie nach Hause. Ich bin vielleicht müde. Ich möchte mal wissen, was in dem Saft war. Früchte ganz bestimmt nicht. Also jetzt schau dir doch das an, eine verdammte Sau. Was ist denn? Sämtliche vier Reifen. Total kaputt geschnitten. Also sowas. Aber grün. Das ist aber doch die Höhe. Wer kann denn das gewesen sein? Tja. Ja, was machen wir denn jetzt, Paul? Ein Taxi anrufen, abschleppen lassen. Hab ja sowieso nur einen Ersatzreifen. Also. Ja, Mr. Temple, was ist los an Ihrem Wagen? Harpers Freund Paddy. Ach so, ja, kommen Sie doch mal, sehen Sie mal. Stimmt was nicht, kann alle Ihnen vier Reifen, alle vier Reifen total kaputt geschnitten. Sie machen Sie keine Witze, ne? Ja, kann mir bessere Witze vorstellen. Na, lassen Sie doch mal sehen. Na, Donnerwetter. Was? Hat dabei einer ganz schön rumgesäbelt. Mr. Temple, eine schöne Bescherung. Gibt's hier irgend in der Gegend ein Taxi? Na ja, kann ich Sie vielleicht nach Hause bringen? Wenn der Umweg nicht zu groß für Sie ist. Das ist doch selbstverständlich. Ja, dann kann ich den Wagen ja abschleppen lassen, von der Garage aus. Na, kommen Sie, Mrs. Temple. Ich habe meinen Wagen gleich um die Ecke. Dankeschön, das ist aber gut. Eaton Square, sagten Sie, Mr. Temple? Ja, ungefähr in der Mitte auf der Südseite. Mhm. Sitzen Sie gut da hinten, Mrs. Temple? Ja, danke, ausgezeichnet. Netten Wagen haben Sie, Mr. Temple. Schade um die Reifen. Naja, die kann man ja ersetzen. Ja. Und was halten Sie von meiner Kutsche? Ja, ein bisschen groß, aber sehr bequem. Ja, wie alles amerikanische Zeug. Ich mag's. Sind Sie eigentlich in der Autobranche? Ach, wissen Sie, ich habe meine Finger in 1000 Sachen, Mr. Temple. Ja, also an sich bin ich Autohändler. Wenn Sie einmal einen günstigen Kauf machen wollen, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Danke, sehr nett. Ich habe einen bescheidenen Ausstellungsraum in der Great Parkland Street gegenüber der Post. Ah, so. Ja, würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeikämen. Fragen Sie nur nach Captain Smith. Captain Smith? So, Captain Smith. Ja, Mrs. Temple, aber alle nennen mich Paddy, weil ich aus Irland komme. Aus Irland? Aber beim Militär sind Sie nicht mehr, Captain. Nein, aber den Titel behalte ich bei nicht, weil er mich an die gute alte Zeit erinnert. Außerdem ist er für mein Autogeschäft ganz nützlich. Ah, so, da fassen ja die Leute leichter Vertrauen, naja, sie wissen schon nicht. Sind Sie als Captain Smith im Albatros Club bekannt? Ja, also manche nennen mich natürlich Smith, aber rufen tun mich alle Paddy. Gehen Sie oft dort in den Club? Ja, ziemlich oft. Macht mir Spaß, die Kapelle ist prima und ich habe die jungen Leute gern. Ja, aber geht es nicht manchmal etwas hoch her? Ja, gelegentlich schon. Ein bisschen Betrieb ab und zu stört mich nicht, das hält einen in Schwung. Wird's Ihnen was ausmachen, wenn ich hier im Moment anhalte? Ja, ist das nicht Berkeley Square? Ja, richtig, ja. Wissen Sie, ich habe da nämlich ein kleines Absteigerquartier oben über einem Bürohaus. Und ich habe meine Schlüssel vergessen. Möchte ich mir vom Hausmeister welche holen, sonst ist der womöglich schon im Bett, wenn ich zurückkomme. Haben Sie Glück gehabt mit der Wohnung in so einer guten Gegend? Na ja, ein Freund hat sie mir verschafft. Wissen Sie, wenn man die richtigen Leute kennt, dann bekommt man alles. Ne? So ist es, Captain. Ja, ich bin gleich wieder da. Das ist also Captain Smith. Kommt er eigentlich ganz harmlos vor? Na. Viel im Kopf hat er nicht drin, du. Na, ich weiß nicht. Zweimal hat Joyce Günther uns vor Smith gewarnt. Ich nehme die Warnung eigentlich ernst. Ja, vielleicht hast du recht. Auf jeden Fall lässt er sich's gut gehen mit einer Wohnung in der teuersten Gegend von London. Na ja, wie sagte er eben, wenn man die richtigen Leute kennt, dann kann man sich's leicht gut gehen lassen. Lässt einfach den Motor laufen, was das Benzin kostet. Ja. Warum? Warum hat er das wohl getan? Ja, warum könnte er es getan haben? Auf jeden Fall stelle ich den Motor mal ab. Was ist denn, Paul? Was hast du denn? Ach, das Flugzeug ist mir eingefallen und die Bombe. Also jemand wollte doch offenbar eine Bombe in das Flugzeug verstecken. Ja. Nicht? Und dann ist nichts draus geworden. Stell mal. Hörst du? Hörst du das Ticken? Ja, das ist doch die Uhr am Schalter. Nein, die Uhr, die steht. Die Uhr, die steht. Schau hin, 20 Minuten nach 6. Komm raus, schnell, raus! Komm über die Straße, schnell! Taxi! Taxi! So, wohin wollen Sie? Eaton Square, bitte. Da los zum Teufel! Schau, der Wagen! Schau dir das an, Steve! Oh, Paul! Fahren Sie los! Verdammt nochmal! Sogar meine Tür hat was abgekriegt. Schon gut, ich bezahle den Schaden. Fahren Sie los! Eaton Square! Schön. Vielleicht kommt ja mal wieder alles zusammen. Das kann man wohl sagen. Ja, ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Morgen will er mir ein paar Fotos zeigen, damit wir vielleicht unseren irischen Freund identifizieren können. Ach, für einen Tag reicht's, was, Paul? Es waren wirklich die aufregendsten 24 Stunden. Ja. Oh nein, nicht noch was. Wahrscheinlich Foster wieder. Na, hallo? Mr. Temple? Ja? Hier spricht Dr. Konrad. Ah, ja, Doktor. Ist denn Ihre Tochter wieder da? Ja, sie ist vor 10 Minuten nach Hause gekommen. Ah, wissen Sie, wo sie war? Nein. Sagen. Und sie weigert sich auch, morgen mit Ihnen zusammenzukommen. Sie sagt, sie geht nicht noch einmal nach Scotland Yard. Rufen Sie sie doch mal ans Telefon. Ja, gern, aber ich glaube kaum, dass sie kommt. Ja, passen Sie auf, Doktor. Sagen Sie ihr, Gräfin Decker sei schwer erkrankt. Sagen Sie, ich wollte ihr etwas über die Gräfin berichten. Gut, ja. Bitte bleiben Sie am Apparat. Meinst du, sie kommt? Ja, ich könnte mir denken, dass sie da doch neugierig wird. Hallo, Betty? Geht's Ihnen wieder besser? Was wollten Sie mir über... über Gräfin Decker sagen? Betty, man hat heute Abend versucht, die Gräfin zu ermorden. Es geht ihr nicht gut. Wer wollte sie ermorden? Wo ist sie? Sie ist in London, aber ich beantworte alle Ihre Fragen morgen früh, Betty. Ich kann morgen nicht kommen. Betty, wenn Sie ungern nochmal nach Scotland Yard gehen wollen, dann können Sie ja hierher kommen. Ihr Vater könnte Sie ja bringen. Also niemand braucht ja zu wissen, dass Sie hierher kommen. Ich möchte Ihnen nur ein paar ganz einfache Fragen stellen. Weiter nichts. Fragen, immer wieder Fragen. Dafür können Sie mich ja über Gräfin Decker fragen, nicht wahr? Bis dahin weiß ich wahrscheinlich mehr. Also gut, Mr. Temple. Und bitten Sie Ihren Vater, dass er Sie morgen früh um 10 Uhr hierher bringt, ja? Gute Nacht, Betty. Gute Nacht. Sie kommt morgen früh hierher. Ja? Entschuldigen Sie, Sir, Inspektor Vosper ist da. Führen Sie ihn rein. Darf ich bitten? Ja, ah, Inspektor, guten ja. Guten Abend, Inspektor. Schon was eruiert? Ja, ja. Meine Leute haben sich dieses Haus im Barclays Square angeschaut. Ihr feiner Freund ist einfach vorne herein und hinten wieder rausgegangen. Ein Hausmeister ist im Haus, aber Privatwohnung gibt es da oben nicht. Und natürlich hat der Hausmeister noch nie von einem Captain Smith oder Paddy gehört. Das dachte ich mir. Ich habe unsere Akten nach einem Captain Smith durchsucht. Wir kennen einen berüchtigten Kerl, der diesen Namen benutzt. Er tritt doch als Major Spalding oder als Lord Wensley auf. Manchmal ist er Engländer, dann wieder Schotte oder Ire, wie es ihm gerade passt. So, so. Und was für Sachen macht er? Rauschgiftschmuggel, Hochstapeleien, lauter einträgliche Geschäfte. Na, ich schaue mir die Fotos morgen früh mal an. Ja, bitteschön. Wenn er es wirklich ist, dann sollten wir ihn möglichst bald schnappen. Wie steht's denn mit der Gräfin Decker? Die hat eine Bluttransfusion bekommen, ist aber noch nicht außer Gefahr. Durchkommen wird sie wahrscheinlich. Ich habe übrigens mit Ullersberg in München telefoniert und habe es ihm mitgeteilt. So, das hat ihn bestimmt interessiert. Ne? Ja, er fliegt morgen her und kommt bei Ihnen vorbei. Na wunderbar. Noch was, Inspektor? Nein, ich wüsste sonst nicht. Ich muss mich leider verabschieden. Ich habe noch zu tun. Guten Abend. Guten Abend. Also, danke Ihnen, Inspektor. Sie entschuldigen mich, ja? Charlie. Sehen Sie es so. Paul, glaubst du, dass dieser Smith hinter dem Ganzen steckt? Hinter dem Ganzen? Ja, hinter dem ganzen Fall. Dem Verschwinden von Betty Conrad und dem Anschlag auf die Gräfin. Der auch. Der auch, das ist sicher. Aber irgendjemand steht hinter Smith. Und der ist es, den ich fassen möchte. Weißt du schon, wer es ist? Ich könnte es mir denken. Und da man seine Gegner nie unterschätzen soll, müssen wir sehr vorsichtig sein. Deshalb möchte ich, dass du in den nächsten 2 oder 3 Tagen Charlie mitnimmst, wenn du irgendwo hin. Oh, der arme Charlie. Ich habe 2 Anproben diese Woche und muss zum Friseur. Nein, nein, Schätzchen, wir sind 2-mal so gerade mit dem blauen Auge davongekommen, ja, seit wir uns mit diesem Fall beschäftigen. So, ne? Aber das geht doch ein bisschen weit. Hm? Nein, nein, ich habe langsam das Gefühl, wir müssen unsere Taktik ändern. Ja, und wie willst du das machen? Sag mal, triffst du noch manchmal deine alte Schulfreundin, diese Modezeichnerin, die da in der Nähe von Tenderton die kleine Villa hat? Gwen Thompson? Ja. Ja, ich habe vor etwa 4 Wochen mit ihr zu Mittag gegessen. Warum? Dann könntest du dich morgen früh mal mit ihr in Verbindung setzen. Pass mal auf. Ich sag dir, was ich von ihr will. Na, Steve, alles in Ordnung? Ja, ich habe mit Gwen gesprochen. Alles ist vereinbart. Das ist ja wunderbar. Das muss Betty Conrad sein mit ihrem Vater. Gut, ich lasse euch allein. Ich bin nebenan, wenn du mich brauchst, Paul, ja? Dr. Conrad ist hier. Ja, Doktor, kommen Sie doch, treten Sie ein. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist meine Tochter Betty. Ah, ja, guten Morgen. Betty, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, ich bleibe lieber stehen, wenn ich darf. Aber Betty, Mr. Temple will dir doch nur helfen. Na, Doktor, das werden wir ja nachher sehen. Zuerst wollte ich Betty ja etwas von Gräfin Decker erzählen. Oh ja, wie geht es ihr? Nun, es geht ganz gut. Sie hat die Operation erstaunlich gut überstanden. Und weiß man schon, wer der Täter war? Ja, eben noch nicht. Auch darüber wollte ich ja dann mit Ihnen reden. Warum mit mir? Ich weiß überhaupt nichts davon. Hätten Sie was dagegen, Dr. Conrad, wenn ich mit Betty allein spreche? Ich? Nein, natürlich nicht. Ne? Ich bringe Betty nachher zu einem Taxi. Aber Mr. Temple, ich kann Ihnen wirklich nichts sagen. Mr. Temple, ich fürchte, Sie verschwenden Ihre Zeit. Wissen Sie, Dr. Conrad, ich bin Schriftsteller. Zeit verschwenden gehört zu meinem Beruf. Also hören Sie, Betty, vielleicht haben Sie mir nichts zu sagen, aber ich habe Ihnen auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen. Und wenn Sie mir nicht zuhören, dann werden Sie das wahrscheinlich sehr bereuen. Na schön, dann bleibe ich eben. Also ich fahre jetzt in die Praxis, Betty. Auf Wiedersehen, Mr. Temple. Auf Wiedersehen, Doktor. Besten Dank. Bin Ihnen sehr dankbar, Doktor, dass Sie mir Ihre Tochter gebracht haben. Also, was wollen Sie von mir? Also zunächst möchte ich mal eine Tasse Kaffee anbieten. Charlie? Rauchen Sie? Nein, nein, danke. Charlie! Sie haben gerufen, Sir? Ja, bringen Sie den Kaffee, Charlie. Sofort, Mr. Temple. Es war Ihnen doch recht, Betty, nicht wahr, dass ich Ihren Vater weggeschickt habe? Manchmal ist es weniger peinlich, mit Fremden zu sprechen, als mit den eigenen Eltern. Wollen Sie wirklich die ganze Zeit stehen bleiben? Gut, ich kann mich ja auch hinsetzen, aber das heißt noch lange nicht, Das heißt nichts, als dass Sie sich hinsetzen. So, bitte. Danke. Mr. Temple, geben Sie sich keine Mühe. Ich werde Ihnen nicht sagen, was mir passiert ist. Betty, ich weiß, was Ihnen passiert ist. Das wissen Sie? Ja. Ah, da kommt der Kaffee. Stellen Sie ihn auf den Tisch da. Sehr wohl, Sir. Sonst noch was, Mr. Temple? Danke, nein, danke. So, eine Tasse Kaffee für Sie, Betty? Nein, danke. Hören Sie mal, leicht hat man es mit Ihnen nicht. Mögen Sie keinen Kaffee? Doch, aber... Na, also, trinken Sie mal. So. Haben Sie vielleicht Zucker? Oh, entschuldigen Sie, natürlich. Hier, bitte. Danke. Also, Betty, ich beabsichtige nicht, Ihnen lange Fragen zu stellen über den Grund Ihres Verschwindens da aus diesem Pensionat von Mrs. Weldon. Ich war nicht ungern in Unterwies, falls Sie das glauben. Nein, nein, das glaube ich auch gar nicht. Was mich mehr interessiert, ist, was Sie mir über Gerda Hollmann erzählen können. Gerda Hollmann? Mhm. Kenne ich gar nicht. Wirklich nicht? Sie arbeitete in einem Modeatelier in Garmisch. Vorgestern ist sie ermordet, gefunden worden. Ich habe noch nie von ihr gehört. Na schön, Sie haben noch nie von ihr gehört. Ich habe gemerkt, dass Ihnen die Sache mit der Gräfin Decker sehr nahe gegangen ist. Sind Sie sehr befreundet mit ihr? Nein, ich war ein paar Mal in ihrem Haus. Sie hat oft Mädchen aus Unterwies eingeladen. Ja, ja, das weiß ich. Aber ich meine, waren Sie eng befreundet mit ihr? Nein. Aber trotzdem waren Sie doch sehr erschreckt und sehr bestürzt, als ich den Anschlag auf Gräfin Decker erwähnte. Ja, ja, schon, natürlich. Ich meine, waren Sie bestürzt, weil man auf die Gräfin geschossen hat oder weil Sie glaubten, den Täter zu kennen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Mr. Temple. Na schön. Um noch mal auf Gerda Hollmann zurückzukommen. Ich sage Ihnen doch, ich habe noch nie von ihr gehört. Aber Sie haben sie doch gesehen, als Sie bei Frau Klein ihren Mantel bestellten. Frau Klein, ich kenne all diese Leute gar nicht. Nein? Aber wir fanden eine Postkarte in Ihrem Zimmer, auf der Frau Klein Ihnen schrieb, dass der Mantel fertig ist. Der blaue Mantel. Betty, ich werde Ihnen jetzt etwas erzählen, was Sie bestimmt interessiert. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch in Deutschland im Jahre 1956? Mhm. Da hat Ihr Vater Sie doch zu seinem Verleger mitgenommen, zum Abendessen. Ja. Nicht wahr? Und dieser Verleger, das war Kurt Hollmann. Und bei dieser Gelegenheit haben Sie auch seine Tochter Gerda kennengelernt. Ein vergnügtes und aufgewecktes junges Mädchen, ungefähr in Ihrem Alter. Ach, das war Gerda Hollmann. Ja, ja, das war Gerda Hollmann. Und gleichzeitig haben Sie damals auch dort Frau Klein getroffen. Die wollte nämlich Gerda in ihrem Modeatelier anstellen. Wissen Sie, Mr. Temple, Sie haben alle Deutsch gesprochen. Ich habe eigentlich gar nicht richtig gewusst, wovon die Rede war. Naja, auf jeden Fall können Sie sehen, dass ich mich ziemlich eingehend mit der Sache beschäftigt habe. Und was nützt Ihnen das? Es hat uns der Wahrheit etwas näher gebracht, Betty. Und das ist gar nicht so leicht in diesem Fall. Hören Sie, Betty, es hat keinen Sinn, Leuten die Treue zu halten, die es nicht verdienen, so wie Sie es jetzt tun. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Mr. Temple. Ich mache Ihnen ja keinen Vorwurf daraus. Wenn man jung ist, dann hat man eben noch nicht genügend Menschenkenntnis. Ich möchte mich jetzt gern verabschieden. Verzeihen Sie, wenn ich mich hier... Bitte bleiben Sie noch. Einen Moment, ja? Trinken Sie in Ruhe Ihren Kaffee aus. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal Gerda Hollmann und die Gräfin Decker beiseite ließen und uns über einen anderen Ihrer Bekannten unterhalten würden? Über Elliot Franz. Sie sind doch befreundet mit ihm, nicht wahr? Natürlich, ich kenne Mr. Franz, aber er hat sich meiner sehr angenommen. Mhm. Ja? Wann hat er sich Ihrer angenommen? Nachdem Sie aus dem Pensionat weg waren? Ja, nachher. Sie müssen wissen, dass es Mr. Franz war, der... Entschuldigen Sie, Ich weiß gar nicht, was mit mir ist. Ich fühle mich auf einmal gar nicht wohl. Ich bin so Wieso? Müde. Müde? Aha. Ja, mir ist das komisch, als wäre etwas in dem Café gewesen. So? Ich habe nichts bemerkt. Ich bin so schläfrig auf einmal. Das schadet nichts, Betty. Alles gut. Steve? Ja? Schläft sie? Mhm. Hast du die Decke? Ja, hier. Charlie? Wir haben alles vorbereitet, Mr. Temple. Der Wagen steht vor der Tür. Gut, Charlie. Danke. Kommen Sie. Fassen Sie sie unter die Arme, ja? Ach du, die Decke fällt runter. Fertig? Ja. Vorsicht, ganz vorsichtig. Ganz weit. So, es geht schon. Ich gehe voran. Ich mach die Tür auf. Hallo? Ja, ist dort Mr. Tempel? Ja. Hier ist Ullersberg, guten Tag. Ach, hallo Ullersberg, wo sind Sie denn? Ich bin gerade im St. Mary's Krankenhaus. Ich habe Gräfin Decker besucht. Wie geht's hier? Ja, ein bisschen besser. Aber sie kann natürlich noch keine Fragen beantworten. Mr. Tempel, ich möchte Sie gern sprechen. Ja? Haben Sie Zeit? Ja, natürlich. Kommen Sie gleich rüber, wenn Sie können. Das ist gut. Ich suche mir gleich ein Taxi. Wissen Sie die Adresse? Ja, die habe ich. Gut, also bis gleich. Auf Wiedersehen, Mr. Wiedersehen. Ja? Steve! Ja? Dich habe ich doch gar nicht zurückerwartet. Ich habe Glück gehabt, die Straßen waren ganz leer. Alles in Ordnung? Ach, völlig, ohne jeden Zwischenfall. Ist sie wieder zu Bewusstsein gekommen? Ja, gerade als wir draußen ankamen. Gwen und ich haben mit ihr gesprochen und wir haben ihr genau erklärt, dass alles in Ordnung sei und dass sie nichts zu befürchten habe. Was hat sie gesagt? Ach, ich glaube nicht, dass sie Schwierigkeiten machen wird, Paul. Hast du Gwen alles erklärt? Ja, ich habe ihr kurz erzählt, was das arme Kind alles durchgemacht hat. Sie sorgt sich ja gut für Betty. Ich habe ihr gesagt, sie soll anrufen, falls irgendetwas schiefgehen sollte. Na, ausgezeichnet. Dann schreibe ich noch rasch meinen Brief zu Ende. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten, Ullersberg? Nein, vielen Dank, Mr. Was, Temple. Zu trinken? Auch nicht, nein. Vielleicht später, im Moment nicht. Na, schön. Also, aus Gräfin Decker haben Sie noch nichts rauskriegen können. Nein, sie ist noch zu schwach dazu. Aber ich bin überzeugt davon, der Anschlag auf die Gräfin und der Mord an Gerda Hollmann, ich glaube, das hängt alles sehr eng zusammen. Hm. Ist interessant, dass Sie das sagen, Ullersberg. Sehr interessant. Wieso glauben Sie denn nicht, dass da irgendwelche Zusammenhänge bestehen? Doch, das glaube ich schon. Aber ich wollte es Ihnen gegenüber nicht erwähnen, bevor Sie die anderen Möglichkeiten untersucht haben. Ach so, ich verstehe Sie schon. Sagen Sie, haben Sie was Neues über Gerda Hollmann gehört? Ja, wir haben ihr Zimmer in Garmisch durchsucht und da haben wir überall Bilder von diesem Schriftsteller gefunden, von Elliot France. Ach. Es waren meistens Ausschnitte aus Zeitschriften, aus deutschen und französischen. Das ist interessant. Und, Sie glauben also, dass Gerda mit ihm befreundet war? Tja, sie hatte jedenfalls viele seiner Romane im Zimmer und auch ein Album mit lauter Zeitungsausschnitten von ihm. Na, so fügt sich langsam eins zum anderen. Ja, finden Sie? Oh, ich finde schon. Wie wär's denn jetzt mit einem kleinen Whisky? Aber einen ganz kleinen, bitte nur. Na, fein. So. Danke genug, bitte. Danke. Vielen Dank. Haben Sie schon jemanden von Scotland Yard gesehen? Ja, Inspektor Fosper war so freundlich und hat mich am Flugplatz abgeholt. Ach, das ist gut. Das ist ein netter Kerl, nicht wahr? Und sehr tüchtig. Unterschätzen Sie den nicht, Ullersberg? Ich wüsste nicht, warum ich ihn unterschätzen sollte. Na, ich wollte nichts behaupten. Ja, na jedenfalls hier. Hier ist Ihr Whisky. Ja, vielen Dank. Prost. Auf Ihre Gesundheit, Mr. Temple. Also, und auf die Ihre, Ullersberg. Danke. Der Inspektor hat mir auch erzählt, was Ihnen mit dem Auto passiert ist, mit diesem sogenannten Captain Smith. Ja,